Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Zehnte Folge. Also, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wissen Sie, mein Name ist Jonathan Harker. Zuerst hatte Frankensteins Monster meine Braut Bianca Torturata entführt. Es war furchtbar. Aber dann hatten Professor van Helsing und Baron Frankenstein eine zweite künstliche Kreatur geschaffen, die uns auf die Spur des Monsters bringen sollte. Das tat die Kreatur auch. Und wir glaubten schon, wir hätten Bianca den Klauen des Monsters endlich entrissen, da bemerkten wir das Furchtbare. Die zweite Kreatur Baron Frankensteins hatte ein Auge auf meine Braut geworfen. Ah, ich nehme diese Frau! Moment, das dürfen Sie nicht! Jonathan, rette mich! Die Kreatur dreht durch und zerrt Bianca mit sich. Ja, aber wohin? Sie gehen ins Wasser. Tatsächlich. Bianca und die Kreatur in der blauen Lagune. Herr Professor van Helsing. Die Kreatur in der blauen Lagune. Die werden immer sagen, Kopf von Kreatur riecht wie Fisch. Deswegen fühlt sich wohl in Wasser. Professor, was sollen wir tun? Nun, da Baron Frankenstein wieder einmal ohnmächtig geworden ist, lassen wir ihn erst mal liegen. Aber wo sind denn die beiden, Bianca und die Kreatur? Da, Professor, da hinten. Die holen wir nicht mehr ein. Außer... Außer? Außer? Außer, wir nehmen ein Schiff. Eine fantastische Idee, Professor. Und Ivan soll besorgen, Schiff, was? Ja. Ja, Ivan, bitte. Karasho, Ivan geht nach Krasnogorsk. Wohin? Krasnogorsk. Ist Hafenstadt ganz in Nähe, kleine 35 Meilen südöstlich. Aha. Ja, nun, worauf warten wir denn noch? Auf nach Krasnogorsk. Krasnogorsk. Krasnogorsk. Hallo, Sailor! Na, siehst du? Was ist denn mit uns beiden? Ivan Sauer. 35 Meilen zu Fuß durch Karst, Transsilvanischen. Ivan! Du musst doch zugeben, dass das bunte Treiben hier in Krasnogorsk uns für vieles entschädigt. Da soll noch bunter werden, Treiben in Krasnogorsk. Was, wieso? Ivan hat gehört, soll ankommen heute Traumschiff, voll mit Traummadel, für Wahl für Miss Transylvania, nächste Woche. Oh, sind vielleicht doch nicht so schön, die Madel. Heilige Mutter von Prinzka Krk, was ist das? Da geh weg von Netz, Lupescu! Was ist denn dort geschehen? Mumien, Professor. Hey, ihr Krasnogorska, lass durch, Professor berühmt. Von Helsinki, welche kennt alle Scheißlichkeiten der Welt? Dabei. Das ist Zeit, Professor Lupescu. Moment, du Lupescu? Ich dich schon gesehen. An und für sich bin ich Totengräber. In meiner Freizeit, ich Lubesco, ich Fischer. Mein Vater Fischer, mein Großvater Fischer, mein Urgroßvater. Auch Fischer, ich weiß jetzt. Urgroßvater nix Fischer. Urgroßvater war Spion. Und der Prinz Eugen, Dirkenkrieg. Du Spion von einem Urenkel. Ivan wird gleich. Recht, Lupescu. Was hat all die Menschen hier so erschreckt? Was habt ihr in eurem Netz gefangen? Oh, Lupescu gefischt. Alle möglichen Fische. Große Fische, kleine Fische, Tintenfische. Lupescu! Da! Und das hier? Ja. Oh Gott, was ist denn das? Ja, es sieht aus wie eine versteinerte Krallenhand eines amphibischen Monsters. Ja, ja, das ist sie, die Hand der Kreatur. Was? Was meint die Alte da? Schweig, Jovanka! Nein, lass sie reden. Sprich, Alte! Welche Kreatur? Die Kreatur aus der blauen Lagune, natürlich. Sehr interessant. Ich habe solch eine Hand erst einmal gesehen, am Oberlauf des Amazonas. Die dazu gehörende Kreatur nannte man allgemein den Schrecken vom Amazonas. Da! Schrecken, furchtbar Schrecken. Auch hier, in blauer Lagune. Sollte eine solche Kreatur tatsächlich auch hier in Transsilvanien bekannt sein? Natürlich. Ist uralte Geschichte, Chef. Berichtet von transsilvanischem Entdecker Cristoforo Kolumbovic. Hat entdeckt südlichen Seitenarm von Amazonas. Und wie zurückgekehrt ist von Amerika, er hat mitgebracht wunderbare Dinge. Mhm. Gold und Edelsteine, kaum dass dafür stand. Aber merkwürdige Viecher und Pflanzen. Und hat gebaut Schloss gleich hier, direkt an Lagune Blaue. Und Schloss von Kolumbovic soll haben geheimen Gang direkt zur Lagune. Mhm. Sehr eigenartig. Sollte dieser Kolumbovic... Vielleicht wird... Ah, nein, da ist Kreatur. Taucht auf. Professor, ist das wirklich... Unsinn, Jonathan. Das ist nichts weiter als ein Taucher, der hier auftaucht. Mhm. Ivan, so hilft dem Mann doch. Da, Professor. So, alles frische. Danke. Danke. Danke vielmals. Gestatten von Schiller. Was? Sie sind der berühmte Taucher von Schiller? Ich bin so frei, junger Mann. Sehr erfreut von Schiller. Ich bin Professor von Helsing. Sie haben vielleicht schon von mir gehört. Bedauere, von Helsing, aber man hört ja da unten nichts. Ja, und was machen Taucher von Schiller da unten? Na, altes Haus, wenn Sie mich so fragen. Also, ich bin Schatzsucher. Schatzsucher? Oh, da müssen Sie mir helfen. Was? Suchen Sie etwa auch einen Schatz? Ja, meinen Schatz. Bianca. Im Augenblick suchen wir erstmal ein Schiff von Schiller, um eine kleine Fahrt durch die Lagune zu unternehmen. Aber... Da gibt's doch nur eins, meine Herren. Ja? Ja? Da? Allerdings, da drüben, die Sirene. Das Schiff von meinem alten Freund, Captain Iglovic. Los, oh, das heißt, du Schlampgerhund. Roll aus dem Teppich für Kundschaft, neue. Bitte schön, treten näher. Die Herren wollen machen kleine Kreuzfahrt, bitte schön, mit Traumschiff, meine Gäste. Oh, vorausgesetzt, Sie sind nicht zu teuer, Kapitän Iglovic. Was dert ich sein teuer? Nimm ich doch gerade 200 Levonzen für ganze Schiff, ganzen Tag. Was? 200? Na ja, also billig ist das ja nicht gerade. Was? Dafür kriegen Sie auf anderes Traumschiff gerade ein Bier. Ein kleines, versteht ihr? Schon gut, Captain Iglovic. Wir mieten Ihr Boot. Unter einer Bedingung allerdings nur. Da? Wir wollen in der blauen Lagune ganz dicht am Ufer entlang fahren. Und unser Freund von Schiller wird hin und wieder von Bord gehen als Taucher. Na klar, ich tauche, was das Zeug hält. Karascha. Aber ist gefährlich vielleicht. Wegen der Kreatur in der blauen Lagune, ne? Niet, nichts Kreatur. Aber ein ganzes Traumschiff voll mit schönen Madel. Kreuzfahrt von Schönheitskonkurrenz Transsilvanischer. Und wann sieht Mannschaft meiniges schöne Madeln? Sie verlassen sinkendes Schiff, dieser Ratten. Ach, keine Sorge, Captain. Lassen Sie uns nur gleich in See stechen. Moment, Ivan früher noch was essen. Sonst seekrank. Wenn Schauke den Lagune... Nichevo, bei meiner Kreuzfahrt alles essen inklusiv. Tatsache, Iglowitsch? Was gibt es denn? Oh, wir gebunkert ganzen Laderaum voll Fischstäbchen. Was sagen Sie nur? Ist das nicht herrlich? Die blaue Lagune... Ja, sicher, Professor. Aber ich kann es irgendwie gar nicht so richtig genießen. Oh, Ivan auch nicht. Was denn, was denn? Sind Sie etwa seekrank? Oh, ich nicht weiß. Vielleicht kommt auch von Fischstäbchen. Von Schiller, ich denke, Sie sollten hier Ihren ersten Tauchversuch unternehmen. Jawohl, Professor. Sehen Sie nur, Professor, der Taucher von Schiller ist wieder aufgetaucht. Er hat was gefunden. Ivan, hilf ihm doch mal, Ivan. Oh, Ivan kann ich so übel. Oh, oh. Aber das ist ja ein Koffer. Warten Sie, von Schiller. Ich helfe Ihnen. Moment, Achtung und auf! Oh. Danke. Nun, der Koffer da lag direkt vor dem Eingang einer unterseeischen Höhle. Van Helsing. Machen Sie auf, Professor, machen Sie auf! Ja, machen Sie. Was ist das denn? Badeanzüge, Bikinis. Ein ganzer Koffer voll. Ja, aber wieso? Oh, was schöne Bikinis! Sind bestimmt von Traumschiff mit Schönheitsköniginnen. Glauben Sie? Wenn das stimmt, dann würde das natürlich bedeuten... Dass schöne Madeln jetzt müssen baden ganz nackig! Professor, glauben Sie, dass diese Kreatur aus der blauen Lagune, dass diese Kreatur das Traumschiff versenkt hat? Mein lieber Jonathan, ich kenne die Psyche dieses Ungeheuers nicht so genau. Vielleicht hat die Kreatur diesen Koffer mit Reizwäsche geraubt. Das Untier scheint ja weibliche Wesen zu lieben. Mit allem, was dazugehört. Ja, aber gleich ein ganzes Schiff voll Milch. Mein lieber von Schiller, warum soll dieses Monster monogam sein? Professor! Was ist? Geht es dir etwas besser, mein lieber Ivan? Nicht, aber Ivan hängt gerade über Reling und da sieht Ivan... Mädchen. Mädchen? Ein ganzes Schiff voll? Nicht, ein einziges, aber nackig. Da drüben, in Bucht. Oh, oh, oh. Tatsächlich. Aber das ist doch... Bianca! Wer ist denn das? Na, Bianca, meine Braut, Bianca. Kapitän Iglowitsch, steuern Sie sofort die Bucht da drüben an. Welche Bucht? Oh, die, wo steht Madelnackig, ne? Ja. Oh, jetzt geht leider nicht. Wieso nicht? Weil ist Untiefe dort, Korallen oder so. Macht Kratsch und schöne Sirene singt, blub, blub, blub, blub. Fluch, dann schwimm ich eben rüber. Aber warum? Aber das da drüben ist meine Braut. Ich muss zu ihr. Da, ich verstehe, aber warum? Warum? Können Sie sich das denn nicht vorstellen? Doch, natürlich. Ich gut vorstellen. Aber ich meine, warum nicht nehmen Beiboot unsriges und rudern? Jonathan, seien Sie vorsichtig! Ja! Vorsichtig? Wieso? Er vielleicht Streit mit seiner Braut? Sie im Hauen watschen, wann kommt gerudert? Nein. Es kommt mir nur sehr verdächtig vor, dass Bianca hier so Mutterseelen allein ein Bad nimmt. Da stimmt doch etwas nicht. Bianca! Ich komme! Bianca! Sie hört mich nicht. Aber ich höre! Nein! Die Kreatur! Pfui, Deine! Was ist das für ein Viech, was auftaucht da? Ich denke, es ist die Kreatur aus der Blauen Lagune. Schnell, Ivan! Mein Gewehr! Ivan! Ivan, Ihr Diener, leider ist Ibel gerade an Steierbord. Verflucht! Die Kreatur! Da! Schmeißt um unser Weibund! Ungeheuer, verflixt es! Ja, so tun Sie doch was! Werfen Sie Jonathan doch wenigstens einen Rettungsring zu, Iglobe! Sofort! Gut getroffen, Iglovic. Der arme Jonathan. Nun, wie geht es Ihnen, Jonathan? Besser, Professor. Na, Sie haben einiges an Wasser geschluckt, junger Freund. Ja. Und Bianca? Die Kreatur schleppte Sie davon, während Sie ohnmächtig waren, Jonathan. Professor, was machen wir denn nun? Nur Ruhe, Jonathan. Ich habe einen Plan. Ja? Dann wird Monster... Wir werden unter Wasser einen Käfig aufstellen, um die Bestie darin zu fangen. Ja. Ja, aber wie wollen Sie denn das Untier in den Käfig hineinlocken? Nun, vielleicht mit einem hübschen Mädchen als Köder? Was? Dann wird Monster... Nein, Jonathan, das war nur ein Scherz. Wir nehmen eine große Portion Fischstäbchen von Captain Iglovic als Köder. Und wenn die Kreatur die frisst... Dann wird Monster genauso übel wie Ivan. Genau. Genial, Professor Van Helsing. Und wenn wir die Kreatur erstmal gefangen haben, dann muss sie uns zu ihrer Braut Bianca führen. Von Schiller! Ja? Haben Sie den Käfig verankert? Alles erledigt, Van Helsing. Wir müssen jetzt nur noch den Köder auslegen und warten. Warten, immer nur warten. Immer noch besser als immer nur... Ach, der arme Ivan ist uns diesmal keine große Hilfe. Captain Iglovic, haben Sie die Fischstäbchen? Moment, und das heißt, lass gerade noch ein bisschen brutzeln in altem Fett. Sehr gut. Je weniger verträglich das Zeug ist, umso besser. Darüber kann man sein, geteilter Meinung. Doch, hier. Schöne Portion Fischstäbchen. Vorsicht, noch sehr heiß. Ach, ja, nehmen wir hier. Wer wartet? Rittersmann oder Knapp? Mit Fischstäbchen tauche ich jetzt hinab. Ei, Traumschiff voraus! Was ist? Ein Traumschiff? Mit Traumschiff, mit Traummadeln an Deck. Ja, das sind vermutlich die Mädchen, deren Badeanzüge wir aufgefischt haben. Da, da, Professor! Alle sind nackig! Oh, wie schön! Klingt wie Gesang von Sirenen. Und es heißt Kurs Hartbackbord. Halt! Moment mal! Kapitän Iglovic, wir müssen doch bei der unterseeischen Falle bleiben. Im Falle, dass... Ich meine, im Falle... Aber der Taucher von Schiller... Hilfe! Hilfe! Hilfe! Die Kreatur! Die verfolgt mir! Mich, von Schiller! Mich! Quatsch, von Helsing! Ihn doch nicht! Mir! Mir verfolgt! Grausliche Fischstäbchen! Ich werde untertauchen, dich auf ihn! Warte! Ich will doch nur befehlen, Helmfelder! Was ist das? Ganzes Schiff voll schöne Mädchen! Greife ich mir ein neues! Nein! Nein, ich will! Hilfe! Mein Gott, diesen Schrei kenne ich doch! Wir kennen ihn alle, Jonathan. Genau wie Bianca. Und es heißt, beidrehen! Wollen Sie der Kreatur nach, Captain Iglovic? Sind Sie verrückt? Wir entern Traumschiff mit Madeln! Mir nach, Männer! Ich kann das nicht mit ansehen. Oh, Ivan auch nicht. Ivan muss mitmachen. Professor, auch wenn alle uns verlassen, ich schwimme der Kreatur nach. Jonathan, wollen Sie sich's nicht noch mal überlegen? Nein, ich muss Bianca finden. Adieu, Professor. Na sowas. Jetzt bin ich ganz allein an Bord der Sirene. Falsch, Professor. Sie sind der Kreatur entkommen von Schiller. Jawohl. Der hatte bloß noch Augen für die Weiber. Aber der wird mir nicht entkommen, Van Helsing. Ich sage nur, volle Kraft voraus. Ja, aber wohin denn? Da dahin, wo ich den Koffer gefunden habe. Ich will Jüte heißen, wenn da nicht auch die Kreatur von der Blauen Lagune zu finden ist. So, da wären wir. Hier war es. Mhm. Aber was ist denn das für ein Schloss da oben auf den Klippen? Laut Baedeker ist es das Schloss vom alten Entdecker Christoforo Kolumbowitsch. Heute soll da eine Klinik oder so was drin sein. Seltsam. Mir kommt vor, ich hätte das schon einmal gesehen. Na, meinetwegen. Aber ich will jetzt tauchen in diesen Schlund hinab. Hey! Halt! Professor! Von Schiller, halt! Jonathan! Sind Sie den ganzen Weg bis hierher geschwommen? Das ist kein Problem, Professor. War Schlussmann in der 4x100-Meter-Staffel. Das ist ja Knorke, dann untersuchen wir die Höhle zusammen. Mal los, junger Mann. Viel Glück. Ich werde inzwischen versuchen, einen Eingang von Land her zu finden. Falls ich hier die Klippen hinaufkomme. Oh Gott, was hat denn diese Kreatur mit uns vor? Keine Angst, meine Liebe, er ist eigentlich sehr menschlich. Das ist es ja, was ich befürchte. Kommt her, Mädels. Oh nein, wir müssen fliehen. Da drüben, die Treppe. Wo führt die hin? Nach oben. Er hat mich jedes Mal vorher wieder eingeholt. Treppen steigen ungesund für Mädels. Kommt her! Anna! Halt, du Bestie! Klauen weg von den Mädchen! Jonathan! Ja, Bianca. Ich bin es. Ach, mein Jonathan. Gestatten von Schiller. Tauchen. Schon wieder Mann mit Gummianzug und Fischstäbchen. Pfui, Deibel. Komm, Schwester, das Monster achtet gerade nicht auf uns. Schnell die Treppe hinauf. Ja, geh nur, Bianca, geh. Wir kommen nach. Apfelbäckiger Jüngling kommt nirgendwo hin. Oh, oh nein. Oh, Leute. Versuch den Ungeheuer. Ich würde bald nicht. Professor von Helsing. Tut mir leid, alter Junge. Irgendwie. Aber in Transsilvanien hattest du wirklich nichts verloren. Das war Hilfe im letzten Moment, Van Helsing. Ja, es dauerte einen Augenblick, bis ich den Eingang zu dieser Höhle gefunden hatte. Aber wo sind die Mädchen? Die sind dort die Treppe rauf. Die Treppe? Wie sollte die vielleicht... Claro, die führt ruf zu dem Schloss von Kolumbovic. Wir werden sehen. Halt! Halt hier! Hier ist eine Tür! 837. Ja. Erschlossen. Hey! Hallo! Ist da niemand? Was soll der Radau? Sie! Oh. Ach, Verzeihung, Schwester. Wir suchen meine Braut Bianca. Hier gibt es keine Bianca. Was? Aber sie ist doch gerade mit dem anderen Mädchen diese Treppe hier aufgestiegen. Unsinn, diese Tür ist seit Wochen nicht mehr geöffnet worden. Wissen Sie überhaupt, wo Sie hier sind? Nein, keine Ahnung, Schwester. Aber wenn Sie es uns vielleicht mitteilen würden? Dies ist der Hintereingang zur Klinik von Dr. Jekyll. Und Sie sind? Schwester Hyde. Fortsetzung folgt.